Ja? Das Spaghetti-Monster. Wenn man Geburtstag hat, ist es fast so ein Gefühl wie Weihnachten, nur besser. Weihnachten ist nämlich für alle, aber Geburtstag hat man ganz alleine und man muss nicht wochenlang vorher jeden Sonntag Adventslieder singen. Ich habe am 14. Januar Geburtstag. Das ist genau 3 Wochen nach Heiligabend und es ist klasse, so schnell hintereinander was geschenkt zu kriegen. In der Nacht vor meinem 8. Geburtstag war ich so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig schlafen konnte. Deshalb lag ich schon längst wach im Bett, als Mami und Papi morgens in unser Zimmer schlichen. Irgendetwas klapperte und raschelte und wurde neben meinem Bett gestellt. Aber ich tat so, als würde ich noch schlafen, obwohl ich fast platzte vor Spannung. Mami weckte Dirk auf. Der motzt rum, dass er weiter schlafen wollte. Ich dachte, meine Güte, steh schon endlich auf, du fauler Sack. Am liebsten hätte ich gebrüllt, dass er sich gefälligst beeilen soll. Als endlich alle ums Bett standen, um mich zu wecken, da hatte ich mir schon längst überlegt, wie ich so tun würde, als wäre ich gerade aufgewacht. Ich hatte mal im Fernsehen in der Werbung für Kaffee gesehen, wie man das macht. Erst wälzt man sich kurz hin und her und man muss dabei lächeln und schnuppern, weil es ja nach Kaffee duftet. Dann schmeißt man die Arme hoch und räkelt und streckt sich wie eine Katze und lächelt immer noch. Man macht die Augen auf und jemand steht neben dem Bett mit Kaffee und einer Blumenvase, der sagt, »Guten Morgen, mein Liebling«, und man selbst antwortet, »Was für ein guter Morgen mit diesem schönen, aromatischen, kräftigen Kaffee! Wie froh bin ich doch, dass ich ihn jetzt im Sonderangebot gekauft habe!« Dann geben sich die Lieblinge einen Kuss und gehen schwimmen oder joggen. Und in der ganzen Zeit steht der Kaffee zu Hause auf dem Frühstückstisch und dampft. Also, alles ganz einfach. Als Mami sich über mich beugt mit ihrem dicken Schwangerbauch und ganz leise sagt, Anni, mein Schatz, aufstehen, fing ich sofort an zu lächeln. Aber natürlich nur ein bisschen. Und wälzte mich hin und her. Dann schnupperte ich, aber es roch nicht nach Kaffee, sondern mehr so nach Hühnerstall, was ich ziemlich seltsam fand. Aber ich lächelte weiter und schmiss die Arme hoch. Jetzt müsst ihr wissen, mein Bett steht zur Hälfte unterm Fensterbrett, deswegen knallte ich mit dem rechten Arm in den Blumentopf mit dem Efeu, der darauf stand. Er fiel von der Fensterbank, plumpste auf irgendwas Metallisches darauf und zerkrachte am Boden und es war ganz schön schwer, immer weiter zu lächeln, als hätte ich nichts gemerkt. Ich machte langsam die Augen auf und sah Mami direkt über mir stehen. Nur sah sie überhaupt nicht so aus wie der Liebling aus der Kaffeewerbung und sie sah auch nicht so aus, als würde sie jetzt gerne mit mir schwimmen oder joggen. Sie guckte mich an und sagte, na herzlichen Glückwunsch, soeben hatte ich ihren preisgekrönten Super-Efeu demoliert. Und Dirk krähte hinter ihrem Rücken, genau, und dass der Blumentopf fast mein Geburtstagsgeschenk zermatscht hätte. Aber dann riefen alle, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und Mami und Papi gaben mir einen Kuss und sie drückten mich. Und Dirk sprang im Zimmer rum und rief, jetzt guck mal, jetzt guck mal, jetzt guck mal, guck doch mal, dein Geschenk. Neben dem Bett auf dem Boden stand ein großer Käfig. Ein paar Zweige von Mamis Super-Efeu hingen darüber und es war etwas Erde aus dem Blumentopf hineingefallen. Der Käfig war voller Heu und durch das Heu rannte aufgeregt ein Meerschweinchen hin und her. Papi lachte und sagte, das arme Vieh, es hätte sich total erschreckt wegen dem Blumentopf. Das wird noch einen Herzinfarkt kriegen, wenn das so weiter rumtobt. Mami fragte, ob ich schon einen Namen für das Meerschwein wüsste. Ich überlegte einen Moment und sagte dann, weil er ja so rumtobt, ach, den nenne ich Tobi. Ich machte den Käfig auf und nahm Tobi rauf zu mir in mein Bett. Er war ziemlich klein, sein Fell war braun mit weißen Streifen und ganz puschelig und er hatte braune Augen. Tobi schnupperte an mir herum und machte witzige Geräusche. Ich hielt ihn zwischen meinen Händen fest und konnte spüren, wie sein kleines Herzchen ganz, ganz schnell schlug, weil er so aufgeregt war. Seine Schnurrbarthaare kitzelten mich auf der Haut und ich fand Tobi total klasse und sagte, er wäre das tollste Geburtstagsgeschenk. Nachmittags deckten Dirk und ich in der Küche den Tisch für die Kinder, die ich eingeladen hatte, während Mama im Wohnzimmer den Tisch für die Onkels und Tanten deckte, die ich nicht eingeladen hatte, die aber trotzdem zu jedem Geburtstag angelatscht kommen. Verwandte schenken einem zum Geburtstag immer nur blöde und zu große Unterwäsche und essen den Kindern den Kuchen weg. Wenigstens waren alle meine Cousins und Cousinen schon erwachsen und blieben zu Hause. Oma wäre normalerweise auch gekommen, aber sie war auf Kur, weil sie mal wieder abnehmen musste. Sie hatte mir aber eine Geburtstagskarte geschickt, mit einem rosa Nilpferd drauf, das einen Blumenstrauß in der Hand hielt und grinste. Jedenfalls um 3:30 ging es dann endlich los. Ich hatte Susanne eingeladen und Christiane, die jetzt wieder die besten Freundinnen waren. Außerdem kamen noch Stefan und Bernd. Die waren Zwillinge und beide aus einem Ei geschlüpft oder so ähnlich. Sie brachten den dicken Uli mit, der in der Schule neben mir saß. Natürlich erwartete ich auch Richard, aber der kam und kam nicht und ich war schon ganz genervt. Es gab prima Geschenke, Bücher und ein großes Puzzle und ein riesiges Modellbauschiff. Susanne hatte mir ein Bild gemalt, wie wir im Altenheim mit den Pinguinen vor dem Weihnachtsbaum stehen, und das sah einfach klasse aus. Ich holte Tobi aus dem Käfig und jeder durfte ihn mal halten und streicheln. Stefan meinte, Meerschweinchen sind bestimmt die besten Schwimmer. Da hört man ja schon vom Namen her, sagte Bernd. Stimmt, wir könnten ja die Badewanne mit Wasser füllen und Tobi in einer Salatschüssel durchschwimmen lassen. So Robinson Crusoe-mäßig. Ich fand den Vorschlag nicht so gut, weil die Idee von den Zwillingen meistens schief ging. Ihr Goldhamster hatte sich mal ein Bein gebrochen, weil sich sein Fallschirm nicht geöffnet hat, als sie ihn vom Balkon warfen. Uli sagte, es wäre ihm egal, ob Tobi schwimmen könne oder nicht. Er wüsste lieber, ob man Meerschweinchen essen kann. Und wenn es denn endlich den Kuchen gäbe. Eigentlich wollte ich noch warten mit dem Kuchen essen, bis Richard kam. Aber ich hatte jetzt Angst, dass Uli vor lauter Hunger womöglich wirklich in Tobi reinbiss. Er hatte mal ein Glas mit Kaulquappen ausgetrunken und ich dachte, na, wer Kaulquappen trinkt, frisst vielleicht auch kleine Meerschweinchen. Also fingen wir ohne Richard an. Wir spielten gerade Stoppessen, da kam die Verwandtschaft mit der Unterwäsche. Die Onkels stürmten gleich mit Papa ins Wohnzimmer, an die Hausbar, aber die Tanten kamen alle in die Küche. Tante Marianne, die eine Schwester von Mami war und keine eigenen Kinder hatte, riss mich vom Stuhl runter und quetschte mich an ihren dicken Busen, obwohl ich den Mund voll hatte mit Buttercremetorte. Sie kreischt, nein, wie ist er gewachsen, unser Andreasleinchen? Und fast hätte ich gekotzt. So fest drückt die mich. Uli spuckt vor lauter Lachen ein Stück Marmorkuchen über den Tisch. Er schrie, nein, wie niedlich ist es doch, unser Andreasleinchen. Und alle lachten sich halb tot. Außer Christiane. Der war nämlich das Stückchen Marmorkuchen direkt an die linke Backe geflogen. Aus Rache schoss sie mir eine Kuchengabel und ein Stück Biskuitrolle auf Uli. Doch das flog an ihm vorbei und landete auf Tante Gertrud, der anderen Schwester von Mami. Tante Gertrud war unglaublich klein und unglaublich dick, wie ein Wasserball. Sie war mal wieder von oben bis unten mit Schmuck zugehängt und sah aus wie unser Weihnachtsbaum, der immer noch im Wohnzimmer stand, nur dass seine Kerzen abgebrannt waren und an ihr gar keine Kerzen dran waren. Sie trug ein Kleid, das war überall rosa, außer an der Stelle, wo die Biskuitrolle gelandet war. Und deswegen war sie sauer und wollte anfangen zu motzen. Mami sagte, Gertrud, reg dich um Gottes Willen nicht auf. Denk an deine Galle. Tante Gertrud vergaß die Biskuitrolle und fing sofort an, von ihrer doofen Galle zu erzählen. Das ist ein Organ, das macht irgendwas mit dem Fett im Körper, außer bei Tante Gertrud. Sie ging mit Mami ins Wohnzimmer, gefolgt von Tante Marianne und Tante Erika, der Frau von Onkel Alfred. Tante Erika war klasse. Sie war die Einzige, die mir keine Unterwäsche geschenkt hatte, sondern ein Buch, und zwar eins über Meerschweinchen. Nach dem Kuchenessen spielten wir blinde Kuh und Topfschlagen. Draußen war es schon dunkel, aber Richard war immer noch nicht da. Ich ärgerte mich, weil ich dachte, er hätte meinen Geburtstag einfach vergessen. Als wir fertig waren mit Topfschlagen, hatte Uli ein knallrotes Ohr, wo Susanne ihm den Holzlöffel draufgekloppt hatte. Ich glaube, sie hat's mit Absicht gemacht, weil Uli beim blinde Kuh spielen gesagt hatte, Susanne mit ihrer dicken Brille wäre bestimmt die blindeste Kuh von allen. Da müssen wir gar kein Tuch um die Augen binden. Batsch! Auf jeden Fall, Uli hielt sich gerade sein rotes Ohr und heulte und Susanne sagte, gar kein schlechter Treffer für eine blinde Kuh, als Papi ins Kinderzimmer kam und rief, so ihr Knirpse, rein in die Klamotten, wir gehen mal Schlitten fahren. Es hatte zwar alle ihre Schlitten mitgebracht, aber wir hatten nicht mehr daran gedacht und jetzt war es draußen dunkel. Ich dachte, Papi spinnt. Der will uns alle im Dunkeln in den Schwarzbach fahren lassen, damit wir ertrinken und er endlich seine Ruhe hat im Haus und sich mit der Verwandtschaft vollsaufen kann. Aber Papi meint es ganz ernst, also zogen wir alle unsere dicken Sachen an, gingen raus ins Dunkel und zogen durch den Schnee unsere Schlitten hinter uns her. Und dann gab es echt die tollste Überraschung. Auf unserer Schlittenwiese, da war nämlich Richard. Er hatte den ganzen Hügel runter in zwei Reihen über 40 Fackeln in den Schnee gesteckt. Die brannten und der Schnee glühte wie ein Vulkanausbruch. Richard schrie, herzlichen Glückwunsch, Blutsbruder! Und dann steckte er eine Silvesterrakete an, die er extra für meinen Geburtstag aufgehoben hatte. Die Rakete zischte hoch nach oben in den Himmel und dort zerplatzte sie. Es sah aus, als ob 100.000 Sterne aus der Dunkelheit auf die Erde stürzten und ich hätte fast geheult. So schön war das. Es waren die besten Schlittenfahrten in meinem Leben. Wenn man an einer von den Fackeln vorbeirauschte, funkelte der Schnee, als hätte man rote Edelsteine darüber gekippt, und im Licht von den fackelnden Flammen sah es aus, als würde der Hügel sich bewegen, wie Wellen im Meer. Nach einer Stunde sagte Papi, »So, wir müssen heimgehen zum Abendessen. Die Fackeln wären sowieso bald runtergebrannt.« Aber jetzt durfte sich jeder eine aus dem Schnee ziehen und mitnehmen, und auf dem Nachhauseweg sangen wir alle, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Und ich dachte, Mensch, der Richard ist der beste Freund von der ganzen Welt. Zum Abendessen hatte Mami uns Spaghetti mit Soße gemacht, die wir ohne Gabeln essen durften, nur mit den Händen, aus dem großen Topf raus, wo Mami sonst Marmelade drin einkocht. Der Tisch, die Stühle und die Eckbank waren mit Plastikfolie abgedeckt und es war eine totale Schweinerei, aber absolut klasse, weil die Soße in alle Richtungen spritzte und einem die Spaghetti um die Ohren knallten, wenn man sie einsog und dabei ein bisschen mit dem Kopf wackelte. Christiane hängt sich ganz viele Spaghetti über den Kopf mit ihren langen Haaren mitten rein und sagte, sie wäre jetzt eine kleine Meerjungfrau. Mami lacht sich schlapp, besonders über Uli, weil der versucht hat, mit dem Kopf in die Spaghetti zu tauchen und sich dabei Gesicht und Haare mit Soße vollgeschmiert hatte. Sie sagt, wir würden aussehen wie Monster aus einem Gruselfilm. Und da kam Richard die Idee, wir könnten ja ein Gruselspiel spielen nach dem Essen. Es war eine klasse Idee. Und wir stopften die Spaghetti in uns rein, so schnell es ging, damit wir gleich mit dem Spiel anfangen konnten. Alle sollten sich im Kinderzimmer versammeln und dann verstecken. Einer war das Spaghetti-Monster, der musste die anderen suchen und dabei war das Licht aus, damit man nicht sehen konnte, wo die anderen sind und Angst kriegte vor diesem Ungeheuer. Und weil ich das Geburtstagskind war, durfte ich als erster das Monster sein. Alle gingen ins Kinderzimmer und ich wartete im Flur, wo ich langsam bis 100 zählte. Ich hörte, wie die Erwachsenen im Wohnzimmer lachten und blöde Lieder sangen, und ich überlegte, warum die immer trinken müssen, die Großen, nur um Spaß zu haben. Dann war ich fertig mit Zählen. Ich machte das Licht im Flur aus, schlüpfte ins Kinderzimmer und drückte die Tür hinter mir zu. Damit keiner entkommen konnte, drehte ich den Schlüssel rum und zog ihn ab. Es war stockdunkel. Ich blieb einen Moment stehen und lauschte, ob man jemanden Atem hören könnte. Da war auch was, aber in der Dunkelheit war es ganz schwer zu merken, wo es herkam. Ich machte zwei Schritte nach vorne und rief: »Jetzt kommt das Spaghetti-Monster! Ich werde euch alle mit dem Nudelholz plattwalzen und zu Fleischsoße verarbeiten!« Dabei machte ich ganz unheimliche Töne und knirschte mit den Zähnen. Ich ging noch einen Schritt nach vorne, da hörte ich ein komisches Geräusch. Wie wenn jemand leise wimmernd direkt vor mir... Es war richtig unheimlich und ich kriegte eine Gänsehaut. »Hey«, sag ich, »macht bloß keinen Quatsch. Ich bin nämlich das Spaghetti-Monster. Ich hab keine Angst.« Eine Sekunde lang war absolute Stille. In der nächsten Sekunde knallte mir plötzlich was ins Gesicht. Boing. Vor Schreck fiel mir der Türschlüssel runter. Was mir beinahe die Nase eingeschlagen hätte, war die Tür von meinem Kleiderschrank. Da hatte Susanne drin gesessen und geheult vor Angst, und jetzt kam sie rausgeschossen und riss dabei die halbe Ladung Wäsche mit sich. Sie fuchtelte im Dunkeln rum und auf einmal schrie sie, das Spaghetti-Monster wäre da und dass sie in was Kaltes, Glitschiges gepackt hätte. »Quatsch«, rief Christiane, »das sind meine Meerjungfrauenhaare, also hör gefälligst auf, mir im Gesicht rumzukloppen, sonst kriegst du eine gescheuert.« Aber Susanne hörte gar nicht zu, sie kreischte immer weiter und Christiane klebte ihr eine. Es war ein Volltreffer. Weil Susanne jetzt schrie, »Meine Brille, wo ist meine Brille? Ich kann nichts mehr sehen!« Dabei tapste sie im Dunkeln hin und her und knallte gegen die Möbel und die Wände. Von hinten aus dem Zimmer rief Dirk, »Schön doof! Es könnte sowieso keiner was sehen und jemand sollte gefälligst mal das Licht anmachen, bevor die blinde Kuh sich noch den Kopf einrammt!« Stefans Stimme rief von irgendwo oben, »Das ging nicht mit dem Licht anmachen, er hätte nämlich die Birne rausgeschraubt!« »Haha!« Und dann rief Bernd auch von oben, »Hey, pass doch auf, wo du rumfuchtelst, du Idiot!« Stefan sagte, »Selber Idiot!« Und Bernd knallte ihm eine und Stefan fiel vom Kleiderschrank runter, wo die beiden sich drauf versteckt hatten. Der Kleiderschrank steht neben meinem Bett. Deswegen hatte Stefan Glück, weil er direkt in die Bettwäsche fiel. Uli hatte weniger Glück. Der lag nämlich unter der Bettwäsche. Und am schlimmsten war es für Dirk. Der lag nämlich unter dem Bett. Und das krachte jetzt unter dem Gewicht von Stefan und Uli zusammen. Dirk fing an zu schreien, jemand solle ihn aus den Trümmern befreien und den fetten Uli von ihm runterziehen. Und Uli röchelte, er würde keine Luft kriegen. Und da Richard vom Fenster her die Rettung nahte und es gab ein Geräusch von zerreißendem Stoff und es krachte nochmal. Richard hatte sich nämlich auf der Fensterbank versteckt, hinter den Gardinen. Und die heulende Susanne war gerade in dem Moment da angekommen, als er wieder runtersteigen wollte, um Dirk und Uli zu helfen. Susanne war gegen ihn gestoßen, Richard hatte das Gleichgewicht verloren und sich an den Gardinen festgehalten, die Gardinen zerrissen. Richard stürzte ab und schoss dabei den nagelneuen Blumentopf mit Mamis übrigen Super-Efeu von der Fensterbank. Der Topf fiel auf den Boden und zerbrach. Richard fiel auf Susanne und alle schrien wild durcheinander. Bernd heulte auf dem Schrank, dass er nicht wüsste, wie er runterkommen soll. Und ich hatte Angst, dass Dirk verletzt war und Uli womöglich gerade erstickte und heulte auch. Und Christiane brüllte, die Tür ist zu, die Tür ist zu, wir müssen alle sterben. Ich kroch auf dem Boden rum und tastete nach dem Türschlüssel, aber ich konnte ihn nicht finden. Stattdessen trat mir Christiane auf die linke Hand und stolperte über mich und dabei klatschte sie mit ihren Spaghetti-Haaren mir voll ins Gesicht. Jetzt ballerte von draußen auch noch Papa und Mama und die Verwandten gegen die Tür. Und Mami schrie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Kinder! Und Tante Marianne kreischte, Hiltrud, denk an das Baby, reg dich bloß nicht auf! Onkel Alfred gröhlte, wir müssen die Tür aufbrechen! Und Tante Erika schnauzte ihn an, so sturzbesoffen wie er wäre, könnte er nicht mal eine Erdnuss knacken. Dabei klang sie selber so, als hätte sie die halbe Hausbar alleine weggeputzt. Dann hörte ich Papi rufen, Platz da, Kinder! Alle weg hinter der Tür. Er stieß einen lauten Schrei aus. Es gab einen mordsmäßigen Schlag und plötzlich war es ganz hell, weil Papi die Tür eingerannt hatte und damit ins Zimmer fiel, genau auf Susannes Brille. Später, als alle aufgehört hatten zu heulen und von ihren Eltern abgeholt worden waren und Papi und Mami die betroffene Verwandtschaft in zwei Taxis geschleppt hatte, damit sie heimgebracht werden konnten, lagen Dirk und ich in Dirks Bett, weil meins ja nun mal schrottreif war. Mami kam rein, setzte sich zu uns auf das Bett und nahm uns in den Arm. Sie sagte, wir wären ihre größten Schätze, aber wir müssten ein bisschen mehr aufpassen demnächst, sonst würde das Baby im Armenhaus auf die Welt kommen bei den vielen Schäden, die wir immer anrichten würden. Dann gab sie jeden von uns einen dicken Kuss und sagte, schlaft jetzt, ihr Engelbengel, und ging raus. Aber Dirk und ich, wir waren noch lange wach und als ich eingeschlafen war, träumte ich von einem Spaghetti-Monster. Das saß besoffen auf einem Schlitten mit Tobi auf dem Schoß und einem Blumenstrauß in der Hand. Die beiden rasten zwischen tausend bunten Fackeln einem riesigen Buttercremetorte runter und das Monster schrie immer wieder, Andreasleinchen, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.